Leicht und locker die Counting Crows, Mrs. Potter's Lullaby. Motorhead-Frontmann Lemmy Kilmister wäre die Nummer vermutlich ein paar Spuren zu soft gewesen. Mit 70 ist er gestorben, 2 Tage nach seiner Krebsdiagnose. Seine einzigartig raue Stimme, maßgeblich geprägt durch Alkohol- und Zigarettenkonsum, diente Steven Spielberg angeblich als Vorlage für den Todesschrei des T-Rex in Jurassic Park. Mit seinem wuchtigen Backenbart, seinem Kavalleriezylinder und gern getragenem eisernen Kreuz sah er aus wie der personifizierte Antichrist. Christ und er war leidenschaftlicher Zocker. Er starb zu Hause vor seiner Lieblingsspielkonsole bezeichnenderweise. Ich bin verbunden mit Musikjournalist Klaus Walter. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Walter, zusammenfassend könnte man ja sagen, Lemmy Kilmister hat vieles so gemacht, wie es unser eins vielleicht besser nicht machen würde. Und wir haben uns in der Redaktion gefragt, ob er damit nicht genau alles richtig gemacht hat und warum das so verdammt sympathisch sein kann, wenn einer stellvertretend für uns das wilde Leben lebt. Wie blicken Sie denn auf Kilmister? Ist er so ein Stellvertreter für uns? Ja, in gewisser Weise sehe ich das auch so. Ist so einer der letzten seiner Art. Er ist einer, der halt keine halben Sachen gemacht hat. Zumindest hat er sich immer so inszeniert. Der keine Kompromisse und Zugeständnisse gemacht hat, die wir ja dauernd machen müssen. Deswegen identifizieren wir uns gern mit so einem. Und er hätte ja auch noch viel mehr Erfolg haben können, wenn er diese Zugeständnisse gemacht hätte. Das hat er ja immer wieder in Interviews, in sehr lustigen Interviews übrigens auch, betont, dass er mit der Plattenindustrie diese Kompromisse nicht macht. Die wollten ihn immer groß machen und ihn in Talkshows schicken und all das hat er eher verweigert. Welche Spielräume bietet er denn, sich mit ihm zu identifizieren im Genaueren? Was macht ihn sympathisch? Naja, er traut sich Sachen, die wir uns nicht trauen, bis hin zur Selbstzerstörung, die er ja auch sehr exzessiv gelebt hat. Zumindest hat er sich auch so inszeniert. Also Whisky trinken bis zum Abwinken, alle Drogen dieser Welt, außer Heroin, hat er immer wieder gesagt. Seine Autobiografie heißt White Line Fever, also feiert den weißen Schnee, das Kokain. Ja, diese ganze Mythos von Sex and Drugs and Rock'n'Roll, was bei anderen eigentlich längst so eine lächerliche Karikatur ist, bei Lemmy ging das irgendwie durch. Legende ist ja immer wieder so ein Wort, das im Zusammenhang mit ihm fällt. Und Sie haben schon Inszenierung angedeutet. Wie hat er denn selbst zur Legendenbildung beigetragen? Also wie gesagt, ich habe heute Morgen noch mal ein paar Interviews gelesen und er war ein großer Monolith und ein Minimalist. Er hat ein sehr griffiges Image von sich in die Welt gesetzt, das 40 Jahre sich nicht verändert hat, auch optisch. Er hatte einen sehr grimmigen Humor bis hin in den Tod. Man könnte diesen Tod ja fast als Ende der Inszenierung deuten. Also am Heiligabend wird er 70 Jahre alt. 2 Tage später bekommt er die Krebsdiagnose, 2 Tage später ist er tot, also keine halben Sachen. Das ist, glaube ich, dieses Monolithische, dieses sehr Griffige, das gilt ja auch für die Musik. Über The Fall, eine ganz andere Band, wurde mal gesagt, always the same, always different, also immer dasselbe und trotzdem immer anders. Das gilt auch für Motorhead, diese Härte, diese Kompromisslosigkeit. Und interessant an ihm ist ja auch sein Verhältnis zu Frauen, da äußert er sich ja auch in den Interviews immer wieder. Er hat sich inszeniert als Mann, der die Frauen liebt. Er hat immer wieder gesagt, dass er gerne zu Huren geht, hat auch einen Whorehouse-Blues geschrieben. Auch das ist Teil der Legendenbildung, ohne dass er dabei so einen ganz platten Sexismus betrieben hätte. Er hat es immer wieder kenntlich gemacht, auch als Inszenierung, als Ironie. Ein schönes Beispiel dafür ist ein Song, der gerade im Netz kursiert, von einer Frauenband, die heißt Half Girl. Und die singt Lemmy, I'm a feminist, but I love you all the way. Ich bin eine Feministin, aber ich liebe dich trotzdem. Die Art und Weise, wie du auftrittst, wie du dich kleidest, wie du spielst. Lemmy, I'm a feminist. Tolle Geschichte. Also es ist ihm jedenfalls gelungen, dazu beizutragen, eine Legende zu sein, als Legende wahrgenommen zu werden. Was unterscheidet die Legende Kilmister denn von anderen noch lebenden Legenden im Musikbusiness? Tja, dass er tot ist. Ich glaube, seine Konstanz, also sein Leben lässt sich nicht so nach dem Muster Aufstieg und Fall erzählen. Er hat nie große Höhenflüge gehabt und dann eben so einen Niedergang. Er hat auch nicht so eine lange Agonie gehabt wie die Rolling Stones beispielsweise, die dann doch eher nach den Spielregeln des Business leben. Im Grunde hat er nach dem Prinzip gelebt, lebe schnell und die young, stay pretty sozusagen, ist nur irgendwie nicht gestorben. Also er hat eher so gelebt wie Hendrix, dem er Drogen besorgt hat als Roadie, oder wie die Beatles, kurzer Höhenflug und dann Schluss. Nur, dass er eben immer weitergemacht hat, aber nie was anderes. Er hat auch nie sich selbst neu erfunden und all so ein Quatsch, was immer gesagt wird über alternde Musiker. Er hat einfach weitergemacht.